In der DEVJK wurde die 27. nationale Ausstellung der Volkskonsumgüter eröffnet. An der Eröffnungsfeier, die am 7. November in der zentralen Halle für Muster der Leistungsindustrieprodukte in Pyongyang stattfand, beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter, Wissenschaftler, Techniker und Arbeiter der zentralen und regionalen Produktionseinheiten für Volkskonsumgüter. Ausgestellt sind über 100.000 Stück Konsumgüter wie Schuhe, Fertigbekleidungen und Lebensmittel aus den Leichtindustriefabriken des ganzen Landes und den Produktionseinheiten für Bedarfsartikel der Fabriken und Betriebe der Ministerien und zentralen Institutionen. Während der Ausstellung werden auch mehrere Veranstaltungen zur Beurteilung der Waren und zum Studium der neuen Techniken stattfinden.